Kokain. Um Kokain zu schmuggeln, werden Beschäftigte des Zolls bestochen, werden Seemänner angeworben, die die Droge zum richtigen Zeitpunkt über Bord werfen, schlucken sogenannte Mulis dutzende kleine Kokaintüten und fliegen unter Lebensgefahr nach Europa, werden Tarnunternehmen für Transporte gegründet, werden doppelte Böden in Schiffe als Versteck für Kokainpakete montiert, werden Transport-U-Boote gebaut, werden Kaffeebohnen aufgeschnitten und mit Pulver gefüllt, wird Holzkohle mit flüssigem Kokain getränkt, werden Piloten geschmiert, werden Einbrüche begangen, Siegel für Container gefälscht, Abmachungen zwischen verschiedenen Kartellen getroffen, Rechtsanwälte ermordet und Journalisten, werden immer neue Möglichkeiten gesucht, in den Massen der globalen Handelsströme unterzutauchen. Kein Aufwand scheint zu groß, um dieses Milliardengeschäft am Laufen zu halten. Dem entgegen stehen Zollbehörden und Ermittlungseinheiten, die an Recht und Gesetz gebunden sind, ihre Ausgaben im Blick behalten müssen und folglich begrenzte Möglichkeiten haben. Ein sehr ungleicher Kampf. Vor allem wird dies überhaupt erst nötig aufgrund einer massiven Nachfrage. Organisierte Kriminalität ist im Grunde ein System des ungezügelten, extremen Kapitalismus. Es wird geliefert, was gebraucht wird, egal ob Produkt oder Dienstleistung, egal ob legal oder illegal. Märkte werden mit Macht und Gewalt verteidigt. Und je mehr das Produkt den Lieferanten unentbehrlich macht, umso besser. Vor diesem Hintergrund ist zu bewerten, dass wir derzeit eine Kokainschwemme erleben. Im Jahr 2021 wurden in Europa mehr als 303 Tonnen Kokain beschlagnahmt. Das ist mit großem Abstand ein neuer Rekord. In Deutschland wurden 2023 mehr als 35 Tonnen Kokain sichergestellt, im Jahr zuvor waren es noch 20. Die Werte gehen krass exponentiell nach oben. Schätzungen zufolge werden 5-30% der importierten Drogen beschlagnahmt. Wir können also davon ausgehen, dass mehr als 1000 Tonnen Kokain Europa erreichen. Der Stoff wird verschnitten. Die Endkunden bezahlen im Schnitt weniger als 50 Euro in Spanien, 75 Euro in Deutschland und bis zu 141 Euro in Finnland für das Gramm, so zumindest die Zahlen des UNODC, United Nations Office on Drugs and Crime, Weltdrogenbericht von 2023. Interessant ist, dass trotz der Rekordmenge an beschlagnahmtem Kokain der Preis nahezu unverändert bleibt und die Reinheit des verkauften Kokaingemischs sogar noch gestiegen ist. Die Beschlagnahmungen wirken also nicht, und zugleich wird das Ausmaß der Geldmassen deutlich, die so in den Taschen von Kriminellen landet. Nach Abzug aller Kosten dürften es, grob überschlagen, 100 bis 200 Milliarden Euro sein. Und das nur für Kokain, es gibt ja auch noch andere Drogen. Zur Wahrheit dieser Kokainschwemme gehört auch, dass sie schon vor vielen, vielen Jahren ihren Anfang genommen hat. Ich erinnere mich, dass ich einmal das Stadtfest in meiner Heimatstadt Neckarsulm besuchte. Ich ging noch zur Schule. Es muss also zu Beginn der 90er Jahre gewesen sein. Am Rand des Festes spielten immer Bands, dort hing ich gerne rum. Einmal drehte dort ein Mann, vielleicht Mitte 20, inmitten der Menge an einem merkwürdigen Röhrchen. Ein Schneckengewinde in dessen Innenraum beförderte weißes Pulver nach draußen. Der Mann zog es sich sodann in die Nase. Damals wunderte ich mich. Ich naiver Junge vom Land. Allerdings exportierten zu der Zeit in den 90ern kolumbianische Kartelle Medienberichten zufolge bereits 500 bis 800 Tonnen Kokain pro Jahr. Eine lächerliche Menge im Vergleich zu heute. In Berlin, wo ich nun lebe, ist es kein großes Ding, Menschen beim Koksen zu sehen. Es passiert in Kneipen und Clubs, auf der Toilette und oft auch vor aller Augen. Es passiert bei Ärzten und Journalisten zu Hause. Und es passiert vor und nach der Party. In einem wenig beachtet gebliebenen YouTube-Clip mit dem Titel »Journalismus from Hell« ätzt der scharfzüngige Satiriker Friedrich Küppersbusch darüber. Zu Beginn sieht man Küppersbusch vor zwei Linien Koks. Neulich fragte mich ein Kollege von der Bild-Zeitung, »Friedrich, warum machst du das?« Währenddessen schiebt Küppersbusch mit einer Kreditkarte die zwei Lines zurecht. »Und ich sag, ey, für sexuelle Übergriffe bin ich zu alt.« Dann zieht er die vermeintliche Line in die Nase. Der Ton ist also gesetzt. In der Folge geht es um einen Maulwurf in der Ministerpräsidentenkonferenz, der im Oktober 2020 gesucht wurde. Küppersbusch legt dem Zuschauer nahe, dass Markus Söder der gesuchte Maulwurf sei. Schließlich sieht man ein Telefon eingeblendet mit dem fiktiven Netzbetreiber Södi.com und einer angeblichen SMS von MP Söder. Stimmt es, dass Ronzheimer sich ein Koks-Taxi auf eine Party von Spahn bestellt hat? »Ey, Markus, da falle ich nicht, das lese ich nicht vor«, sagt Küppersbusch und wirft das Handy zur Seite. Man kann den Clip immer noch abrufen. Kokain wird in Frankfurt konsumiert, in Zürich, und auch Bad Gandersheim ist offenbar keine Ausnahme. Für alle, die Bad Gandersheim nicht kennen, es handelt sich um eine Kurstadt mit knapp 10.000 Einwohnern, ziemlich in der Mitte zwischen Hildesheim und Göttingen. Auch ich kenne Bad Gandersheim nicht, es ist ein willkürlich ausgewählter Name, nicht allzu großer Ort für einen Test. Aber siehe da, auch zu Bad Gandersheim findet sich online eine Nachricht zu Kokain. 2013 fuhr ein 21-Jähriger unter Koks-Einfluss Auto, meldet die hessische Niedersächsische Allgemeine. Natürlich ist diese Testmethode nicht allzu aussagekräftig, aber wenn man nach Treffern zu Drogen sucht, findet man meist welche. Ein Kandidat für den Gemeinderat in meiner Heimatstadt war 2009 beim Drogenhandel erwischt worden. Die Lokalzeitung Heilbronner Stimme berichtete, dass der Mann festgenommen worden war, nachdem er Heroin aus den Niederlanden importiert habe. 2 Jahre Haft auf Bewährung bekam er vor Gericht dafür. Auch aus meiner Stadt, ein Mitglied des Rockerclubs Hells Angels, der mehrmals ein halbes Kilogramm Kokain in Belgien erworben und an seine Rockerkollegen verkauft hatte. Für eine Stadt, in der nicht einmal 30.000 Menschen wohnen und die einen guten Ruf hat, finde ich das bemerkenswert. Wir müssen uns wohl an den Gedanken gewöhnen, dass legale wie illegale Drogen eine Art Omnipräsenz haben. Sie sind breit verfügbar, werden von unterschiedlichsten Menschen konsumiert, es besteht ein Bedarf nach Rausch, der sich auch mit der Androhung von Strafen nicht unterdrücken lässt. Wir müssen uns auch an den Gedanken gewöhnen, dass die bisherige Drogenpolitik, der Krieg gegen Drogen, nicht funktioniert. Sogar ein italienischer Anti-Mafia-Staatsanwalt und damit jemand, der an der Front in diesem Krieg agiert und mit seinen vielfältigen Konsequenzen konfrontiert ist, sagte mir, dass die Ressourcen, die man für die Bekämpfung von Drogen einsetze, viel besser genutzt werden könnten, wenn man Drogen legalisieren und auf eine alternative Drogenpolitik setzen würde. Und wir müssen uns an den Gedanken gewöhnen, dass die Abermilliarden Euro, D-Mark und Dollar, die mit Drogen in den vergangenen Jahrzehnten von Kriminellen gemacht worden sind, längst in unsere Wirtschaft eingesickert sind. Es ist ein schwieriges Thema, denn die Tatsache, dass die aktuelle Politik Menschen nicht vor dem Konsum gesundheitsschädlicher illegaler Drogen schützt, bedeutet nicht, dass diese Aufgabe des Staates ersatzlos wegzufallen hat. Sie ist berechtigt, muss aber offensichtlich auf andere Art und Weise umgesetzt werden. Der Sachverhalt ist komplex. Es muss sichergestellt sein, dass Kartelle und Mafia-Clans nicht von einer Legalisierung oder Dekriminalisierung des Konsums profitieren. Die Niederlande sind hier kein gutes Beispiel, denn die Tolerierungspolitik hat nur dazu geführt, dass die Akteure nicht verfolgt werden, an den Problemen aber nichts geändert. Wenn künftig der Handel mit harten Drogen nicht mehr strafbar wäre, würde das an der Bereicherung durch Drogen nichts ändern. Dieselben Leute würden davon profitieren, nur wären sie nicht mehr dem Risiko schwerer Haftstrafen ausgesetzt. Das darf nicht passieren. Aus meiner Sicht wäre es wichtig, Aufklärungskampagnen zum Thema Drogen zu starten, die nicht dogmatisch argumentieren, einen aufgeklärten Umgang mit Drogen fördern und von den jeweiligen Zielgruppen ernst genommen werden. Vor allem wäre es wichtig, dafür zu sensibilisieren, was man mit dem Konsum von illegalen Drogen unterstützt. Ich finde daher den sogenannten akzeptanzorientierten Ansatz gut, demzufolge man Drogenkonsumenten als Personen mit einem Recht auf Selbstbestimmung auch in diesem Bereich sieht. Im Jahr 2022 war ich zu einem Vortrag auf der Fusion eingeladen. Die Fusion ist ein Festival mit mehr als 70.000 Besucherinnen und Besuchern auf einem ehemaligen Militärflughafen in Mecklenburg-Vorpommern, der nun von einem Kulturverein betrieben wird. Seit 1997 gibt der Kulturkosmos Müritz bei seinem Festival vor allem elektronischer Musik einen Raum, aber beileibe nicht nur. Er bereitet Theatergruppen und Performance-KünstlerInnen eine Bühne, politische Initiativen können sich vorstellen, Workshops und Vorträge zu mannigfaltigen gesellschaftlichen Aspekten finden statt. Ich bekam Gelegenheit, über die Situation von migrantischen ErntearbeiterInnen zu sprechen. Ich finde das wichtig, denn immer wieder sterben Menschen bei ihrer Arbeit in Italien oder verbrennen in Hütten, Tausende leiden unter der Ausbeutung durch mafiöse Strukturen für unsere billigen Tomaten und Orangen. Am Abend vor meinem Vortrag hörte ich ein Gespräch mit, wie ich es auch in Berliner Clubs schon des Öfteren mitbekommen habe. Im Berghain, einem Techno-Club, bin ich selbst sogar schon einmal ähnlich angesprochen worden. Ein junger Mann fragte also einen anderen vor einem Konzertraum, ob er etwas habe. Er wolle, Zitat, irgendetwas, Hauptsache es ballert. Ein derart unreflektierter Umgang mit Drogen ist weit verbreitet, für das Fusion Festival aber wenig typisch. In solchen Situationen ist es nicht einfach, an der akzeptierenden Sicht von Drogenkonsumenten festzuhalten. Ich änderte meinen Vortrag am nächsten Tag unter diesem Eindruck spontan ab. Etwas schüchtern sagte ich dann, dass ich mir jetzt noch eine kritische Zwischenbemerkung erlaube. Ich finde, es verträgt sich nicht, auf ein Festival zu gehen, das einen weltverbesserischen Impetus hat, und dann Drogen zu nehmen, mit denen man jede Menge Geld in die Taschen von Kriminellen und Mafiosi schiebt. Publikumsbeschimpfung ist eigentlich nicht mein Ding. Zu meiner Überraschung brandete aber spontan Applaus auf, und das, obwohl es Sonntagmorgen war und dem Publikum drei anstrengende Festivaltage in den Knochen steckten. Danach sprach ich mit mehreren Personen über das Thema. Meine kleine Studie lässt sich einfach zusammenfassen. Menschen empfinden den Konsum von Drogen, den Rausch, als positiv. Zugleich stecken sie in einer Zwickmühle, weil sie wissen, dass der Konsum ethisch nicht vertretbar ist. Die Leute wissen, dass Kokain Gewalt fördert und Korruption, Staaten destabilisiert, Geld in die falschen Hände lenkt. Ich glaube, dass man mit Sensibilisierung einiges erreichen kann. In Vorträgen sage ich häufiger, dass ich mich über die Leute wundere, die unter der Woche im Bio-Supermarkt nur beste Qualität kaufen, wegen ihrer Gesundheit und weil es gut für die Umwelt und Erzeuger ist, sich dann am Wochenende aber Speed und Koks durch die Nase ziehen und damit auf den letzten Dreck. Denn die Drogen werden chemisch prozessiert, es werden Streckmittel hinzugegeben und es gibt bei illegaler Produktion so gut wie keine Qualitätssicherung. Solange es aber nicht möglich ist, verbotene Drogen legal zu konsumieren, sollten sich gerade Politiker von Kokain und anderen Substanzen fernhalten. Denn hier gerät ein anderer Aspekt in den Vordergrund. Wenn ein politischer Hochkaräter Kokain konsumiert, dann wird relevant, wie die Person an die Droge gelangt. Häufig treten dann die sogenannten Edelitaliener auf den Plan. Denn ein bekannter Politiker kann nicht einfach in einer schummrigen Ecke eines Parks Stoff kaufen. Gastwirte bieten die Droge zwar oft nicht selbst an, doch sie vermitteln Leute. Kann man davon ausgehen, dass mit der nötigen Konsequenz gegen Mafiosi ermittelt wird, die einer solchen Klientel dringend benötigten Stoff liefern? Zweifel sind angebracht. Ein weiterer Aspekt wird relevant. Drogenkonsum gehört in den privaten Lebensbereich. Wenn beispielsweise ein Chefredakteur oder ein Rockstar sich Fehlverhaltens schuldig gemacht hat, fällt der Konsum schnell unter den Tisch, selbst wenn er das Fehlverhalten stark gefördert hat. Über Drogenkonsum relevanter Personen wird auch dann selten berichtet. Dabei wäre es gerade wichtig, transparent mit dem Thema umzugehen, um Ursache und Folgen und Gegenmaßnahmen bestimmen zu können.